alle meinen Zwaren Fehler. Doch wir hatten unseren Spaß, niemand hätte uns je gefangen. Ihr habt gedacht, 8 Jahre könnten helfen, uns von dem Mann das Sein zu befreien. Was habt ihr für ein tankes Hoffen? Wir werden weiter einander sein. Und nun liegt die Welt vor uns in Fesseln. Mit niemandem könnten wir uns messen. Ihr seid doch alle sehr viel schwächer, denn ihr habt nichts verstanden. Ihr glaubt, das Leben wäre einfach und jeder könnte gleich leben. Seht her, drum seid ihr gar vielfach. Mit euch kann man nicht mal reden. Ich bin für euch da, ich bin nur für mich da. Ich brauche keine Menschen, was ich brauche ist schon da. Wenn die Zeit denn einmal da ist, dass die Tiere alle fort sind, dann fresse ich doch lieber Menschen, als mich an Pflanzenresten zu laben. All ihr zu kleinen Vegetarier, ihr kommt dann doch zuerst dran. Und die noch dümmeren Veganer, denkt doch einmal an richtiges Tun. Ihr könnt doch sein, wie ihr wollt, aber tut nicht alles gut. Ihr könnt doch sein, wie ihr wollt, nur seid ihr denn gesund? Ich will auch sein, wie ich will, und tu dies meist auf Grund. Ich will auch sein, wie ich will, wieso bin ich nicht gesund? Ich will auch sein, wie ich will, und tu dies meist auf Grund. Ich will auch sein, wie ich will, wieso bin ich nicht gesund? Ich saß in Fesseln viele Jahre lang. Nun fessel ich euch, es ist ein starker Drang, euch zu zerstören, doch sehne ich mich, mich mit euch zu vereinen. Wir haben noch Platz für euch, wir haben noch Platz für euch. Ich sollte stehlen all das, was ich will. Ich will auch sein, wie ich will. Ich will auch sein, wie ich will. Ich will auch sein, wie ich will. Versteht das doch und seid still. Schweigt still! Schweigt still!